Wenn es zwischen Männern zu einem Rechtsstreite kommt und sie vor Gericht erscheinen und man das Urteil über sie gesprochen hat, indem man den Unschuldigen freigesprochen und den Schuldigen verurteilt hat, so soll, wenn der Schuldige Prügelstrafe verdient hat, der Richter ihn hinlegen lassen und man soll ihm in seiner Gegenwart eine bestimmte Anzahl von Schlägen nach Maßgabe seiner Verschuldung geben. 40 Schläge darf er ihm geben lassen, aber nicht mehr. Damit ein Volksgenosse nicht, wenn man fortführe, ihm eine noch größere Zahl von Schlägen zu versetzen, in deinen Augen verächtlich gemacht werde. Du sollst einem Ochsen, während er drischt, das Maul nicht verbinden. Wenn Brüder beisammen wohnen und einer von ihnen stirbt, ohne einen Sohn zu hinterlassen, so soll sich die Ehefrau des Verstorbenen nicht nach auswärts an einen fremden Mann verheiraten, sondern ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie zu seiner Frau nehmen und die Schwagerehe mit ihr vollziehen. Der erste Sohn aber, den sie gebiert, soll auf den Namen seines verstorbenen Bruders in die Geschlechtsregister eingetragen werden, damit dessen Name nicht in Israel aussterbe. Wenn aber der Mann sich nicht dazu verstehen will, seine Schwägerin zu heiraten, so soll seine Schwägerin ans Tor zu den Ältesten hingehen und sagen: Mein Schwager weigert sich, den Namen seines Bruders in Israel fortzupflanzen. Er will die Schwagerehe nicht mit mir eingehen. Dann sollen die Ältesten der betreffenden Ortschaft ihn rufen lassen und ihm Vorstellungen machen. Und wenn er trotzdem darauf besteht und erklärt: Ich bin nicht geeignet, sie zu heiraten, so soll seine Schwägerin vor den Augen der Ältesten zu ihm hintreten, ihm den Schuh vom Fuße ziehen, ihm ins Angesicht speien und laut ausrufen: So soll es dem Manne ergehen, der das Haus seines Bruders nicht bauen will. Mit einem Spottnamen soll dann sein Haus in Israel die Barfüßerfamilie heißen. Wenn zwei Männer, Volksgenossen, miteinander handgemein werden und die Frau des einen, die herbeigeeilt ist, um ihren Mann aus den Händen dessen, der ihn schlägt, zu retten, jenen mit ihrer Hand bei den Geschlechtsteilen fasst, so sollst du ihr die Hand abhauen, ohne einen Blick des Mitleids für sie zu haben. Du sollst in deinem Beutel nicht zweierlei Gewichtssteine, einen größeren und einen kleineren, haben. Du sollst in deinem Hause nicht zweierlei Hohlmaße, ein größeres und ein kleineres, haben. Volle und richtige Gewichte und volle und richtige Maße sollst du haben, damit du lange in dem Lande lebst, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Denn ein Greuel für den Herrn, deinen Gott, ist jeder, der solches tut, jeder, der Unredlichkeit übt. Denke daran, was die Amalekiter an dir unterwegs bei eurem Auszuge aus Ägypten verübt haben, dass sie dich, während du müde und matt warst, auf dem Marsch ohne Furcht vor Gott überfallen und alle die niedergehauen haben, welche bei dir vor Ermattung zurückgeblieben waren. Wenn dir also der Herr, dein Gott, Ruhe vor all deinen Feinden ringsum verschafft hat, in dem Lande, das der Herr, dein Gott, dir als Erbgut zu seiner Besetzung geben wird, so sollst du das Andenken an die Amalekiter unter dem ganzen Himmel austilgen. Vergiss es nicht. Wenn du nun in das Land gekommen bist, das der Herr, dein Gott, dir zu eigen geben wird, und du es in Besitz genommen hast und darin wohnst, so sollst du einen Teil von den Erstlingen aller Feldfrüchte, die du von deinem Lande, das der Herr, dein Gott, dir geben wird, geerntet hast, nehmen und sie in einen Korb legen und dich damit an die Stätte begeben, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen daselbst wohnen zu lassen. Dort sollst du dann zu dem Priester treten, der zu jener Zeit im Amte sein wird, und zu ihm sagen: Ich bezeuge heute dem Herrn, deinem Gott, dass ich nun wirklich in das Land gekommen bin, dessen Verleihung an uns der Herr unseren Vätern zugeschworen hat. Hierauf soll der Priester den Korb aus deiner Hand nehmen und ihn vor den Altar des Herrn deines Gottes hinstellen. Dann sollst du vor dem Herrn deinen Gott folgende Worte aussprechen: Ein umherirrender Aramäer war mein Stammvater. Mit wenigen Leuten zog er nach Ägypten hinab und lebte dort als Fremdling, wuchs dort aber zu einem großen, starken und zahlreichen Volke heran. Weil uns aber die Ägypter misshandelten und bedrückten und uns harte Knechtschaft auferlegten, schrien wir zu dem Herrn, dem Gott unserer Väter, um Hilfe, und der Herr erhörte unser Flehen und sah unser Elend, unsere Mühsal und Bedrängnis. Und der Herr führte uns mit starker Hand und hocherhobenen Arm, mit schreckenderregender Macht und unter Zeichen und Wundern aus Ägypten hinaus. Er brachte uns an diesen Ort und gab uns dieses Land, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und nun bringe ich hier die Erstlinge von den Früchten des Landes, das du, Herr, mir gegeben hast. Dann stelle sie vor den Herrn, deinen Gott, hin, wirf dich vor dem Herrn, deinem Gott, anbetend nieder und erfreue dich mit den Leviten und den Fremdlingen, die in deiner Mitte wohnen, an allem Guten, das der Herr, dein Gott, dir und deinem Hause gegeben hat. Wenn du im dritten Jahre, dem Zehntjahre, den gesamten Zehnten von deinem Ernteertrag vollständig entrichtet und ihn den Leviten, den Fremdlingen, den Waisen und Witwen übergeben hast, damit sie ihn in deinen Ortschaften verzehren und sich satt essen, so sollst du vor dem Herrn, deinem Gott, so sprechen: Ich habe die heilige Abgabe aus meinem Hause hinausgeschafft und sie auch den Leviten und Fremdlingen, den Waisen und Witwen genauso übergeben, wie du mir geboten hast. Ich habe keines von deinen Geboten übertreten noch vergessen. Ich habe nichts davon gegessen in meiner Trauer und nichts davon weggeschafft, während ich unrein war, und habe nichts davon für die Totenspeisung verwandt. Ich habe den Weisungen des Herrn meines Gottes gehorcht und mich genau an seine Gebote gehalten. Blicke von deiner heiligen Wohnung vom Himmel herab und segne dein Volk Israel und das Land, das du uns gegeben hast, wie du unseren Vätern zugeschworen hast, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Am heutigen Tage gebietet dir der Herr, dein Gott, diese Grundgesetze und Verordnungen zu befolgen. So beobachte und befolge sie denn von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Du hast dir heute vom Herrn verkündigen lassen, dass er dein Gott sein wolle und dass es dir zukomme, auf seinen Wegen zu wandeln und seine Satzungen, Vorschriften und Verordnungen zu beobachten und seinen Weisungen zu gehorchen. Und der Herr hat dich heute aussprechen lassen, dass du sein Eigentumsvolk sein wollest, wie er dir geboten hat, und dass es dir zukomme, alle seine Gebote zu beobachten. Und dass er dich über alle Völker, die er geschaffen hat, zu Ruhm und Ehre und Ansehen erhöhen wolle. Und dass du ein dem Herrn, deinem Gott, geheiligtes Volk sein wollest, wie er geboten hat. Weiter geboten Mose und die Ältesten der Israeliten dem Volke Folgendes: Beobachtet alle Gebote, die ich euch heute zur Pflicht mache. Sobald ihr also über den Jordan in das Land gezogen seid, das der Herr, dein Gott, dir geben wird, so richte dir große Steine auf, überstreiche sie mit Kalk und schreibe, sobald du hinübergezogen bist, alle Worte dieses Gesetzes darauf, damit du in das Land gelangest, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt, wie der Herr, der Gott deiner Väter, dir verheißen hat. Sobald ihr also über den Jordan gezogen seid, sollt ihr diese Steine, auf die sich mein heutiger Befehl bezieht, auf dem Berge Ebal aufrichten und sie mit Kalk überstreichen. Auch sollst du dort dem Herrn, deinem Gott, einen Altar erbauen, und zwar einen Altar von Steinen, die du mit keinem eisernen Werkzeug bearbeiten darfst. Aus unbehauenen Steinen sollst du den Altar des Herrn deines Gottes erbauen und dem Herrn deinem Gott Brandopfer auf ihm darbringen und Dankopfer schlachten und ein Opfermahl dort halten und vor dem Herrn deinem Gott fröhlich sein. Auf die Steine sollst du alle Worte dieses Gesetzes schreiben, indem du sie sorgfältig eingräbst. Hierauf richteten Mose und die levitischen Priester folgende Worte an ganz Israel: Beobachte Schweigen, Israel, und höre zu. Am heutigen Tage bist du zum Volke des Herrn deines Gottes geworden. So gehorche denn den Befehlen des Herrn deines Gottes und halte seine Gebote und seine Satzungen, die ich dir heute gebiete.